Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2013. Industrie- und Handelskammern, keine Transparenz im Mittelstand. Wir haben heute im Plenum gefordert, die Gehälter der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammern IHK offenzulegen. Daniel Schwert, wirtschaftspolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag NRW. Die IHK handeln im gesetzlichen Auftrag und nehmen teilweise hoheitliche Aufgaben wahr. Wer jedoch öffentliche Aufgaben wahrnimmt, ist in besonderem Maße zur Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet. Und wer, wie die IHK, über Gelder verfügt, die aus gesetzlichen Pflichtbeiträgen stammen, muss Klarheit über die Verwendung dieser Mittel herstellen. Mitglieder sollten sehen können, was mit ihren Beiträgen geschieht. Die Offenlegung der Geschäftsführergehälter ist daher nur konsequent und ein wichtiger Baustein zur erforderlichen Transparenz. Dass sich die meisten NRW-Politiker gegen diesen Antrag ausgesprochen haben, zeigt nur wieder einmal deutlich, dass sie den Wunsch nach mehr Transparenz nicht ernst nehmen. Dies zeigt auch deutlich der wachsweiche rot-grüne Entschließungsantrag, in dem beide Fraktionen auf einen Dialogprozess verweisen, der allerdings weit entfernt ist von einer Verpflichtung und ausschließlich auf Goodwill setzt. Die IHK haben schon mehrfach bestätigt, kein Interesse an dieser Transparenz zu haben, daher wäre jetzt Handeln notwendig. Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akawaku. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.